An Bord einer unvollständig renovierten Motorjacht im Hamburger Hafen treffen sich Mitte der 1970er Jahre gelegentlich ehemalige SS-Generäle, ein Ex-Kommandant des Kriegsverbrechergefängnisses Spandau, ein früherer Chef der Roten Kapelle und die Tochter des NS-Reichsministers der Luftfahrt, Hermann Göring, um über alte Zeiten zu sprechen. Für den deutlich jüngeren Besitzer der betagten Yacht sind ihre Geschichten von großer Faszination. Er schneidet ihre Gespräche auf Tonband mit, um ein Buch daraus zu machen. Er gehört zu den erfolgreichsten Journalisten der Bundesrepublik Deutschland. Man sagt ihm nach, er habe einen siebten Sinn für große Geschichten. Sie nennen ihn auch den Spürhund. Seine Yacht trägt den Namen Karin II. Sie hat einmal dem dicken Reichsmarschall Hermann Göring gehört. Als der Spürhund sie erwirbt, befindet sie sich in schlechtem Zustand. Um sie originalgetreu wiederherstellen zu können, nimmt er Kontakt zum Sohn des Leibfotografen Hitlers auf und erhält von ihm Fotos, die das Schiff in seinen guten Tagen zeigen. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Originalzustandes verschlingen allerdings viel mehr Geld, als ihr Besitzer aufbringen kann. So gerät er bald in eine finanzielle Notlage und muss das Prunkstück wieder verkaufen. Doch er wird es nicht los. Niemand will es haben. Bis eines Tages, im Jahre 1979, einer seiner illustren Gäste eine Möglichkeit sieht, ihm vielleicht behilflich sein zu können. In Person eines Industriellen, der durchaus Interesse an dem Schiff haben könnte. Ein leidenschaftlicher Sammler von Prunkstücken aus dem Dritten Reich. Bald ist der Kontakt zu diesem Sammler hergestellt und der Spürhund bestaunt, eilig dorthin gereist, eine außergewöhnliche Kollektion. Die beiden Militariernarren verstehen sich auf Anhieb prächtig, auch wenn der Sammler die Karin II nicht kaufen will. Er ist kein Mann der Marine. Er hat aber etwas anderes, das er dem Herrn Reporter gerne zeigen will. Etwas ganz Besonderes. Kurz darauf hält der Spürhund, nahezu starr vor Ehrfurcht, das Tagebuch Adolf Hitlers in seinen Händen. Es gehöre ihm nicht, gibt der Sammler zu verstehen, und leider könne er es auch nicht erwerben, da der Besitzer nicht bereit sei, es zu verkaufen. Es gäbe insgesamt 27 Bände. Der Reporter ist elektrisiert und muss den Besitzer kennenlernen. Doch der Sammler hält sich bedeckt, nennt lediglich den Namen Fischer. Zurück in Hamburg beginnt der Reporter unverzüglich mit der Recherche, kann einen Militarierhändler Fischer aber nicht ausfindig machen. Die Faktenlage zum abgestürzten Flugzeug hingegen, der Sammler hatte ausführlich davon erzählt, ist eindeutig. Es gab diese Maschine tatsächlich. In der einschlägigen Literatur finden sich zudem mehrere Hinweise auf die an Bord befindlichen Kisten mit Material, das dem Führer sehr am Herzen lag. Es könnte also tatsächlich wahr sein, dass Adolf Hitler Tagebuch geführt hat. Der Reporter reist in die DDR zur Absturzstelle des Flugzeugs und findet dort die Gräber der Piloten. Die Geschichte ist wahr. Er muss die Tagebücher haben. Unter großer Vorsicht, es dürfen nur so viele Personen involviert werden wie unbedingt notwendig, wird er bei der Geschäftsführung seines Verlagshauses vorstellig und teilt mit, er könne unter Umständen die Tagebücher Adolf Hitlers besorgen. Die Verwunderung über diese Offerte ist ebenso groß wie die Gier, daraus die ganz große Geschichte zu machen. Es scheint unglaublich. Hitler hat Tagebuch geführt. Das wirft möglicherweise ein neues Licht auf die deutsche Vergangenheit. Die Fakten, die der Reporter über den Fund der Bücher präsentiert, klingen plausibel. Der Spürhund scheint wieder einmal auf eine wirklich große Sache gestoßen zu sein. Er soll unbedingt dranbleiben und er soll versuchen, ein Exemplar zu beschaffen, um es prüfen zu lassen. Mit 200.000 D-Mark für den Ankauf eines ersten Bandes ausgestattet, bemüht er sich jetzt mit großem Nachdruck, Kontakt zum Militarierhändler Fischer zu bekommen. Schließlich findet er Hilfe bei den Herrschaften, die sich regelmäßig auf seiner Yacht treffen. Einer von ihnen kennt Fischer und erklärt sich bereit, eine Begegnung zu arrangieren.